Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 21. Juli bis September 1793. Paris, Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordeliers. Bis zum heutigen Tag war man sich mit den Gesetzgebern von einst darüber einig, dass die notwendige Grundlage einer Republik die Tugend sei. Der ewige Ruhm der Jakobiner wird darin bestehen, eine Republik ganz auf das Laster gegründet zu haben. Paris, Wohnung d'Antan, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. Hör zu, Faures. Ich bin d'Antan. Geht das nicht in deinen Schädel? Der Ausschuss braucht vielleicht mich, aber ich brauche den Ausschuss nicht. So, und jetzt trinke ich auf mich, da kein anderer die Güte besitzt. Auf mich, den neu gewählten Präsidenten des Konvents. Und jetzt auf meinen Freund General Westermann. Westermann. Auf dass er den Rebellen in der Vendée heimleuchten möge. Und jetzt auf das Herz von Marat. Bitte, Jean-Jacques. Pardon, meine liebste, frisch gebackene Ehefrau. Das sollte nicht lästerlich sein. Warum lassen die Girondisten Marat meucheln? Der Mann war doch sowieso mehr tot als lebendig. Andererseits, wenn dieses Weibstück aus eigenem Antrieb gehandelt hat, wie sie behauptet, beweist es nur wieder meine alte These. Frauen haben kein politisches Gespür. Die hätte Robespierre abstechen sollen. Oder mich. So darfst du nicht reden. Camille, ein Tropfen Tinte aus deiner Feder liegt alles Blut in Marats Körper auf. Guter Gott, auf die Freiheit. Heben Sie Ihr Glas, Dion. Und du auch, Fabre. Trinken wir. Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Auf dass wir noch lange frei sein können, sie zu genießen. 26. Juli 1793, Paris, Rue Saint-Honoré 366, Haus Duplay, Kammer Robespierre. Robespierre sitzt mit gesenktem Kopf da, die gefalteten Hände zwischen den Knien eingeklemmt. Ein Bild des Jammers. Ich habe solche Verstrickungen immer vermieden, deshalb nie ein Amt annehmen wollen. Robespierre hat einen kaum wahrnehmbaren Tick entwickelt, der mich extrem irritiert. Immer wieder unterbricht er sich mitten im Satz, um die Hand an die Wange zu drücken. Hör auf, dich zu entschuldigen. Du hast eine Wahl gewonnen, nicht ein Verbrechen begangen. Wieder hebt er die Hand ans Gesicht. Solange nur klar ist, dass ich nicht nach dem Amt gestrebt habe. Wurde mir aufgedrängt. Ich hoffe bloß, dass jetzt niemand anfängt, vom Robespierre-Ausschuss zu sprechen. Ich werde nur einer unter vielen sein. Zwei Tage später wird der Wohlfahrtsausschuss mit der Macht ausgestattet, Haftbefehle zu erlassen. Jacques Roux, dessen Anhängerschaft im Volk wächst, verkündet, der neue Verfasser seines Nachrichtenblattes sei der Geist Marats. Hébert lässt die Jakobiner wissen, wenn Marat einen Nachfolger braucht und der Adel ein neues Opfer, so stehe ich bereit. Dieser unbegabte kleine Kerl, wie kann er es wagen? Am 8. August tritt Simon Evrard im Konvent ans Rednerpult und verliest eine leidenschaftliche Anklage gegen gewisse Subjekte, welche die Sans-Culottes in den Untergang führten. All diese Ansichten sind von dem Märtyrer, meinem Ehemann, in seinen letzten Stunden geäußert worden. Es ist eine flüssige, selbstbewusst vorgetragene Tirade, Nur gelegentlich stockt sie und beugt sich tiefer über ihre Aufzeichnungen, um Bürger Robespierres winzige, ungleichmäßige Schrift zu entziffern. Eine Woche darauf erhält der Ausschuss noch ein weiteres Mitglied, Lazare Carnot, einen Militäringenieur, den Robespierre an der Akademie in Arras kennengelernt hatte. Als der Präsident des Revolutionstribunals verhaftet wird, wegen Verdachts auf Versäumnisse beim Prozess gegen Marats Mörderin, tritt an seine Stelle der Bürger Armand Herman, vor dem Anwalt in Arras. Ich kannte Maximilien schon, als ich noch ein junger Mann war. Als der Innenminister sein Amt niederlegt, sind die beiden Kandidaten für seine Nachfolge Hébert und Paré, ein angesehener Anwalt. Paré bekommt den Posten. Jeder weiß natürlich, warum. Paré war früher Kanzlist bei Danton. Seinen anderen Kanzlisten hat Danton im Außenministerium installiert. Paré und Danton sind dicke Freunde. Genauso wie früher Danton und der Vater des Verräter General Dumouriez. Im Jakobinerclub. Hébert? Ekelhafter Gnome! Reicht es ihm nicht, dass er das ganze Kriegsministerium mit seinen Kreaturen unterwandert hat und seine sogenannte Zeitung bei den Truppen zirkuliert? Niemand hat das Recht, auch nur den Hauch einer Kritik an Danton zu üben. Jeder, der ihn zu diskreditieren sucht, muss erst beweisen, dass er es an Tatkraft, Überzeugungsvermögen und patriotischem Eifer mit ihm aufnehmen kann. Schaust du so sorgenvoll? Ich frage mich, wie ich diese Eintracht zwischen euch bewahren kann. Am 26. August heiratet Elisabeth Duplay, genannt Babette, den Abgeordneten Philippe Lebas, einen jungen Mann, der alles andere als gut aussehend ist, aber dafür ein treuer Republikaner von angenehmem, stetigem, verlässlichem Wesen. Sie ist doch erst 17. In den Schlangen vor den Bäckereien wird das Murren lauter. Das Brot ist zwar billig, aber wenig und schlecht. Jabot von der Bergpartei legt sich mit Robespierre wegen der neuen Verfassung an. Er wedelt mit den Akten vor seinem Gesicht herum. Diese Verfassung verbannt nicht die Armut aus der Republik. Sie sichert denen, die hungern, kein Brot zu. Robespierre erstarrt. Das ist sein größter Herzenswunsch, den Hungernden Brot zuzusichern. Jedes Ziel außer diesem kann angegriffen, zerpflückt, in der Luft zerrissen werden. Wenn kein Brot da ist, gebt der englischen Blockade die Schuld. Gebt den Verschwörern die Schuld. Er lässt Jabot stehen. Jabot ist ein ehemaliger Kapuzinermönch. Er und der Abgeordnete Julien gehören einer Kommission an, die illegalen Spekulationen das Handwerk legen soll. Da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Paris, in einem Vorraum der Nationalversammlung. Normalerweise ist Julien mit Danton befreundet. Jabot denkt ans Heiraten, da wird gemunkelt. Eine Jüdin, die Schwester zweier Bankiers, die frei heißen oder sich zumindest so nennen und habsburgische Flüchtlinge sein wollen. Die Hochzeit wird Jabot zu einem reichen Mann. Du magst einfach grundsätzlich keine Ausländer. Es scheint mir kein völlig verkehrter Grundsatz, wenn wir mit dem Rest von Europa im Krieg liegen. Was wollen sie in Paris? Diese ganzen Engländer und Österreicher und Spanier. Das sind nur Geschäftsleute. Das sind nur Geschäftsleute, ja, ich weiß, so heißt es. Was sind das für Geschäfte, frage ich mich. Warum bleiben sie hier, wo sie mit Papiergeld bezahlt werden und sich von den Sans-Culottes herumkommandieren lassen müssen? Und zu welcher Antwort kommst du? Ja, dass sie Spione sind, Saboteure. Ich nehme an, du wirst dafür stimmen, diese Leute rein auf Verdacht einzusperren. Feindliche Ausländer, ja. Aber wird es damit getan sein? Jedes Inhaftierungsgesetz verdreht das Recht. Aber versteh doch. Ja, ich weiß, ich... Nationaler Notstand, Ausnahmesituation. Was bringt es, die Tyrannen Europas zu bekämpfen, wenn wir uns selbst wie Tyrannen verhalten? Camille, das ist keine Tyrannei. Ach. Diese Befugnisse, die wir uns nehmen, werden wir vielleicht niemals brauchen. Oder jedenfalls nicht länger als für ein paar Monate. Aber sie dienen unserer Selbsterhaltung. Sie dienen unserem Überleben als Nation. Von den 260 Angeklagten, die bis zum September vor das Revolutionstribunal gebracht werden, werden nur 36 verurteilt. Dieses Verhältnis wird sich demnächst ändern. Am 2. September trifft in Paris die Nachricht ein, dass die Bewohner von Toulon ihre Stadt wie auch ihre Flotte an die Briten ausgeliefert haben. Es ist ein beispielloser Verrat. In einem Vorraum der Nationalversammlung. Herrgott nochmal, sowas macht man sich zunutze. Man packt zu. Warum lehnen Sie sich gegen diese Tür? Was? Sie müssen lauter reden. Sie sind in einem der staubigen, spärlich möblierten kleinen Räume, die man über das Labyrinth dunkler Gänge erreicht, die vom Sitzungssaal wegführen. Es ist der 5. September und die Sans-Culottes sind bei ihren Vertretern im Saal und randalieren. Ich habe gesagt, Danton, warum lehnen Sie sich gegen diese Tür? Damit Saint-Just nicht da reinkommt, das da draußen hat Hébert organisiert. Nein. Ah, oder die Sans-Culottes haben sich selbst organisiert, was eine Wendung der Dinge wäre, die mir noch weniger passt. Also müssen wir sicherstellen, dass wir ihnen einen Zug voraus sind, ihre Forderungen als Paket bündeln und es ihnen als Geschenk von der Bergpartei überreichen. Zwangswirtschaft, Preisbeschränkungen, Festnahme von Verdächtigen, auch in Ordnung. Aber dabei bleibt's dann. Keine Enteignungen. Ja, Fabre, ich weiß, was die Geschäftsleute von einer Zwangswirtschaft halten werden. Aber das ist ein Notfall. Wir müssen Zugeständnisse machen. Wir dürfen Europa kein statisches Ziel bieten. Hä? Was sagen Sie? Nichts. Aber Festnahmen auf bloßen Verdacht, das ist doch... Du musst dich mit der Inhaftierung Verdächtiger anfreunden, Camille. Definieren können wir es später. Ich brauche einen Schrieb, um das Gesetz auf den Weg zu bringen. Aber... Nein, sei still, ich höre dir jetzt eh nicht zu. Hören Sie dann vielleicht mir zu? Ja. Na schön, lassen Sie hören. Danton, morgen wird der Wohlfahrtsausschuss neu gewählt. Wir wollen ihn um Collot der Bois und Biowaren erweitern. Sie legen uns vollständig lahm mit Ihrer andauernden Kritik an allem und wir wissen nicht, wie wir Sie sonst zum Schweigen bringen sollen. Ja, ich weiß, das ist feige gehandelt, aber uns fehlt jemand, der die Zügel anzieht, das ist es. Der Ausschuss will Sie zurückhaben. Nein. Bitte, Danton! Sagt mir einfach, was ihr vom Konvent wollt und ihr bekommt es, aber ich sitze nicht mit euch im Ausschuss, das ertrage ich nicht. Gott, Ihre Einstellung! Ihre Einstellung ist eine Zumutung. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich da draußen Gehör verschaffen kann. Das ist empörend, wie Sie, also das Volk, das ist durch und durch gut. Und wenn es die Zwecke der Revolution behindert, ja, selbst in Toulon, müssen wir dafür nur seine Anführer zur Verantwortung ziehen. Wie kommen Sie jetzt auf sowas? Wenn nur mehr Vertu in der Welt wäre. Mehr was? Vertu! Vertu! Vaterlandsliebe, Opfermut, Bürgersinn. Vertu! Robespierre, also Ihr Humor in allen Ehren. Aber die einzige Vertu, die diese Bagage da draußen kennt, ist die Sorte, die ich jede Nacht bei meiner Frau beweise. Maximilien Robespierres private Aufzeichnungen. Danton hat über den Begriff der Vertu nur gelacht. Er setzt sie mit dem gleich, was er jede Nacht mit seiner Frau treibt. Vor dem Konvent. Es möge die Nation das Gewehr in die Hand des Bürgers, des wahren Patrioten legen. Die Republik sage ihm... Als Danton zu reden beginnt, jubeln die Sans-Culottes. Die Abgeordneten erheben sich und klatschen ihm Beifall. Auf seinem Gesicht wechselt sich Genugtuung mit Verblüffung ab. Ganz so leicht hatte er sich nicht vorgestellt. Das Gewehr möge bei uns der heiligste Gegenstand sein. Eher soll man sein Leben verlieren, als sein Gewehr. Wieder einmal mahnt und beschwichtigt, befriedet und schlichtet er, rettet die Situation. Als auch jene, die ihr erst noch ergreifen müsst. Das Revolutionstribunal muss in eine genügend große Zahl von Abteilungen aufgegliedert werden, damit jeden Tag ein Aristokrat, ein Verbrecher für seine Freveltaten mit seinem Kopfe bezahlt. Ehre sei dir, du erhabenes Volk. Wir werden zusammen mit dir marschieren, deine Feinde werden zerschmettert werden. Du wirst frei sein. Im September 1793 wird der Sans-Culotten-Führer Jacques Roux festgenommen. Am 10. Februar 1794 wird er in seiner Zelle Selbstmord begehen. Der September begründet den Terror als Regierungsform. 2. September 1793. Eine Petition der Sektion Sans-Culotte, vormals Jardin de Plantes, im Konvent. Wisst ihr nicht, dass sich der Besitz einzig nach den Grundbedürfnissen des Menschen bemessen darf? Es soll ein Maximum für Vermögen festgesetzt werden. Der fleißige Handwerker, Händler oder Bauer soll nicht nur solche Dinge erwerben können, mit denen er sich das knappe Überleben sichert, sondern auch solche, wie sie zu seinem Glück beitragen. Antoine Saint-Just. Das Glück ist eine neue Idee in Europa. Die neue Verfassung soll bis zum Ende des Krieges ausgesetzt werden. Am 13. September beantragt Danton, dass sämtliche Ausschüsse neu bestätigt und ihre Mitglieder in Zukunft durch den Wohlfahrtsausschuss bestimmt werden sollen. Einen Moment lang stehen er und Robespierre nebeneinander, wie um gemeinsam den Beifall der Bergpartei entgegenzunehmen. Gut so. Alles bestens. Am nächsten Morgen kann Danton kaum den Kopf vom Kissen heben. Sein Gedächtnis scheint vollständig ausgelöscht und durch einen bleiernen, pochenden Schmerz ersetzt worden zu sein. Er weiß nicht, welcher Tag es ist. Er muss aus Paris heraus. Er hat Raubbau mit seinen Kräften getrieben. Er hat seine Konstitution ruiniert. Aber er wird wieder gesund, Dr. Soubirous. Oh ja. Paris, Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordelier. Ah, Lolotte. Camille, was ist passiert? Fabre ist gerade an mir vorbeigestürzt, ohne mich zu grüßen. Mit hochrotem Kopf. Er hat Angst. Angst wovor? Hast du mal von der Ostindien-Kompanie gehört? Nein. Wir haben ziemlich viel Geld durch sie verdient. Die Kompanie sollte aufgelöst werden. Möglicherweise ist die Liquidierung nicht ganz in der Form durchgeführt worden, wie der Konvent das wollte. Na, ich weiß es nicht. Und? Camille? Danton könnte mit drin stecken. Na, ganz sicher tut er das. Oh mein Gott! Mir wäre es lieber, Sie würden mir beide nichts erzählen, denn sonst fühle ich mich verpflichtet, es Robespierre zu sagen, und der wird sich verpflichtet fühlen, es dem Ausschuss zu sagen. Vielleicht solltest du das aber. Was? Es Robespierre sagen. Wenn irgendeine Gefahr besteht, dass du auch hineingezogen wirst, solltest du vielleicht derjenige sein, der es aufdeckt. Jacques-Nicolas Billot-Varenne. Gesetz über die Verdächtigen. 17. September 1793. Verdächtig sind alle, die in irgendeiner Weise der Tyrannei Vorschub geleistet haben. Royalistischer Tyrannei, brissotistischer Tyrannei. Alle, die nicht beweisen können, dass sie ihren Bürgerpflichten nachgekommen sind. Alle, die nicht verhungern, obwohl sie keinen Nachweis über ihre Existenzmittel erbringen können. Alle, denen von ihrer Sektion das Bürgerzeugnis verweigert wurde. Alle, die vom Konvent oder seinen Kommissaren aus öffentlichen Ämtern entfernt worden sind. Alle, die adeliger Abstammung sind und sich nicht durch anhaltenden und überdurchschnittlichen revolutionären Eifer hervorgetan haben. Alle, die emigriert sind. Antoine Saint-Just. Es ist jeder zu bestrafen, der sich in den Angelegenheiten der Revolution laut zeigt und sie nicht fördert. 200.000 Menschen, so spätere Angaben von Bürger Desmoulins, werden aufgrund dieses Gesetzes inhaftiert. Die Überwachungsausschüsse der einzelnen Sektionen stellen Listen von Verdächtigen zusammen, ziehen ihre Papiere ein und nehmen sie in sogenannten staatlichen Gebäuden in Gewahrsam, Klöstern, leerstehenden Schlössern, geräumten Lagerhallen. Collot d'Herbois hat eine noch bessere Idee. Ich schlage vor, die Verdächtigen in vermieteten Häusern zusammenzutreiben, die bei Bedarf gesprengt werden können. Seit er selbst Mitglied ist, kritisiert Collot den Wohlfahrtsausschuss nicht mehr. 3. Oktober 1793. Der Konvent beschließt, Marie-Antoinette, Madame Capet, vor das Revolutionstribunal zu stellen. 136 Konventsmitglieder stehen mittlerweile unter Anklage und sind von den Sitzungen ausgeschlossen. Dekret des Nationalkonvents, 10. Oktober 1793. Der Nationalkonvent dekretiert nach Anhörung des Berichtes seines Wohlfahrtsausschusses wie folgt. Die provisorische Regierung Frankreichs bleibt bis zu einem Friedensschluss revolutionär. Und setzt den Terror auf die Tagesordnung. Der provisorische Exekutivrat, die Minister, Generäle und verfassungsmäßigen Organe werden der Kontrolle des Wohlfahrtsausschusses unterstellt, welcher dem Konvent wöchentlichen Bericht erstattet. Es wird ein Rechnungshof und eine Geschworenenjury geschaffen, die beide vom Nationalkonvent ernannt werden. Ihnen obliegt es, alle die gerichtlich zu verfolgen, durch deren Hände seit der Revolution Staatsgelder gegangen sind, und von ihnen Rechenschaft über ihr Vermögen zu fordern. Paris, Wohnung d'Anton, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordelier. Den Kalender geändert? Die Woche hat jetzt 10 Tage. Gezählt wird ab der Gründung der Republik. Wir befinden uns also im ersten Monat des Jahres 2. Fabre ist damit beauftragt worden, sich irgendwelche absurden poetischen Namen für die Monate auszudenken. Heute müsste der 19. Vendémiaire sein. In meinem Haus bleibt es der 10. Oktober. Du mach dich lieber damit vertraut. Es hat auf allen amtlichen Briefen zu stehen. Ich habe nicht vor, irgendwelche amtlichen Briefe zu schreiben. Er hütet nicht mehr das Bett. Von Zeit zu Zeit lehnt er den Kopf im Sessel nach hinten und schließt einen Moment lang die Augen. Georges, hast du das von Julien gehört? Julien? Nein. Die Polizei hat seine Wohnung durchsucht. Seine sämtlichen Papiere sind beschlagnahmt. Und? Chabot hat mich beiseite genommen und gesagt, ich habe alles verbrannt, nur dass sie es wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass das als Botschaft an dich gedacht war. Ich denke, dass Fabre Urkundenfälschung begangen hat. Als die Ostindien-Kompanie liquidiert wurde, vermute ich, sind gewisse Papiere zugunsten der Kompanie gefälscht worden. Bei diesen Papieren hat es sich um Konventsdekrete gehandelt. Und auf Konventsdekrete haben nur Abgeordnete Zugriff. Chabot ist beteiligt. Und ein halbes Dutzend anderer wahrscheinlich auch. Im Zweifel weiß keiner von ihnen, wer die eigentliche Fälschung begangen hat. Vielleicht verdächtigt Julien Chabot, vielleicht Chabot Julien. Sie haben alle Geheimnisse voreinander, denke ich mir. Aber Fabre hat es dir gestanden? Ich habe ihn nicht gelassen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts davon wissen darf. Die Ernte wird eingebracht sein. Für uns bleibt nichts zu tun, als uns für den Winter warm zu halten. 4 Jahre ist es nun her, dass die Bastille fiel. 4 Jahre und 3 Monate. Es fühlt sich an wie 20. Danton sitzt da, fett und mit Dauer gefurchter Stirn. Und in seinen inneren Organen braut sich weiß Gott welches Unheil zusammen. Ich fahre trotzdem nach Arcis. Ich muss fahren. Ich muss wieder völlig gesund werden. Sonst ist alles andere zwecklos. Ja, natürlich musst du fahren. Schon damit du den großen Prozessen aus dem Weg gehst. Bürger, auf ein Wort. Robespierre bringt ein frostiges Lächeln zu Wege. Eine Sache von ungeheurer Wichtigkeit. Hätten Sie wohl Zeit für eine private Unterredung? Dauert es länger. Die öffentliche Sicherheit steht auf dem Spiel. So. Ich habe eine Verschwörung aufzudecken. Allerdings wird sie nicht über Nacht gefährlich werden. Wenn wir morgen gezielt durchgreifen, reicht das. Ist das eine weitreichende Verschwörung? Ihre Auswirkungen werden gewaltig sein. Am nächsten Tag im Wohlfahrtsausschuss. Und wenn in einem Monat Chabot zu euch kommt und von einer Verschwörung anfängt, dann werdet ihr euch hoffentlich daran erinnern, wer euch diese Namen als erster genannt hat. Sie werden ihn selbst befragen. Werden Sie Festnahmen anordnen? Da wir nun über Ihre Schachzüge vollständig im Bilde sind, können wir ruhig zulassen, dass Sie noch eine Woche oder zwei Ihre Kräfte verausgaben. Oh. Auf diese Weise werden wir Ihre sämtlichen Komplizen entdecken. Wir werden die Revolution ein für alle Mal säubern. Er steht auf, schiebt mit den Fingerspitzen seine Papiere zusammen. Kommen Sie, Fabre. Kommen? Robespierre zeigt mit dem Kopf in Richtung Tür. Fabre steht auf und folgt ihm. Er fühlt sich schwach und zittrig. Robespierre führt ihn in einen kleinen, kargen Raum. Lassen Sie die Tür offen, dann kann auch keiner lauschen. Sie wirken so nervös. Was? Ich meine, was möchten Sie denn noch von mir hören? Was immer Sie mir erzählen wollen. Wir könnten noch ein paar kleinere Details klären. Die echten Namen der Brüder Frey zum Beispiel. Emanuel Dobruschka. Sigmund Gottlieb. Hm. Dieser Broly, Erros Sekretär, der bei den Jakobinern verkehrt. Manche Leute behaupten, er sei der uneheliche Sohn des österreichischen Staatskanzlers Kaunitz. Stimmt das eigentlich? Jedenfalls ist es gut möglich. Mit Ero ist das etwas Seltsames. Er ist als Aristokrat zur Welt gekommen und wird doch nie von Hébert attackiert. Hébert's Leute sind nicht nur verblendete Fanatiker. Sie stehen in Verbindung mit all diesen ausländischen Elementen, die Sie anklagen. Sie wollen die Revolution der Lächerlichkeit preisgeben und ihre Glaubwürdigkeit zerstören. Ja. Ja, das verstehe ich. Und Hand in Hand damit gehen die Versuche, große Patrioten in Verruf zu bringen, wie etwa diese Anschuldigungen gegen Danton. Ganz eindeutig. Man fragt sich, wie diese Verschwörer auf Sie kommen. Chabot, Julien, alles erprobte Männer. Wenn Sie befragt werden, werden Sie natürlich aussagen, ich sei an der Sache beteiligt. Bürger, um eins möchte ich Sie bitten. Egal, was Chabot sagt, gehen Sie ihm nicht auf den Leim. Er und seine Freunde können sehr überzeugend klingen. Halten Sie mich eigentlich für einen kompletten Idioten, Fabre? Entschuldigung. Sie können jetzt gehen. Die Handbewegung, mit der Robespierre ihn entlässt, könnte die eines gesalbten Despoten sein. So gedankenlos herrisch ist sie. Vor der Tür zieht Fabre erst einmal ein seidenes Taschentuch hervor und wischt sich das Gesicht ab. Es ist leichter gegangen als erwartet. Robespierre hat jede meiner Andeutungen geschluckt. Das Wichtigste ist, er vertraut Danton. Und ich bin Dantons Mann. Ist Robespierre da drin? Ja, ja, ich komme gerade von ihm. Schön die Tür offen lassen, damit keiner dran lauscht. Und was hältst du davon? Von Fabres Komplott? Es passt zu all deinen vorgefassten Meinungen. Ich frage mich, ob er das weiß. Stellst du es in Frage? Jeder Vorwand taugt, um gegen Ausländer, Wucherer und Hébertisten vorzugehen. Solange du im Hinterkopf behältst, dass Fabre im Zweifel auch keine ganz weiße Weste hat. Aha, du traust ihm also nicht? Der Mann ist ein Erzbetrüger. Du weißt, warum er sich d'Églantine nennt? Wegen dieses Literaturpreises der Akademie von Toulouse. In dem Jahr, in dem er den Preis erhalten haben will, ist gar keiner verliehen worden. Ich habe nachgeforscht, ich habe die Akten überprüft. Ich nehme an, er dachte, der Preis hätte ihm gebührt. Ich nehme an, er hat sich darum betrogen gefühlt. Der Mann hat sein ganzes Leben auf einer Lüge aufgebaut. So etwas ist kleinlich, so just. Weißt du, ich hätte mir auch gewünscht, einmal so einen Preis zu gewinnen. Einen bedeutenden, nichts Lokales, so etwas wie Toulouse. Aber diese Preise waren vom alten Regime eingerichtet. Es gibt sie nicht mehr. Sie sind aus der Zeit vor der Revolution. Ja, so eine Zeit soll es gegeben haben. Du bist den Institutionen und Denkweisen des alten Regimes doch sehr verhaftet. Das ist ein schwerer Vorwurf. Möchtest du mich vielleicht durch jemanden mit einwandfreierer revolutionärer Gesinnung ersetzen? Der Gedanke hat mich niemals auch nur gestreift. Mhm. Durch dich selber am Ende. Du verstehst mich völlig falsch. Also, denn wenn du mich zu ersetzen versuchst, dann werde ich deinen Anteil an dieser Verschwörung nachweisen und dann im Konvent deinen Kopf verlangen. Du siehst Gespenster. Ich gehe an die Front. Oh, das von Fabres Preis weiß ich seit Jahren. Camille hat es mir erzählt. Wir haben darüber gelacht. Was zählt so etwas denn? Bin ich der Einzige, der noch weiß, was zählt? Bin ich der Einzige, der die Dinge noch im Verhältnis sieht?